Erster hier ist mein Diener. Ich stütze ihn. Er ist mein Auserwählter. Ich freue mich über ihn. Ich gebe ihm meinen Geist. Er wird den Völkern sagen, was richtig ist. Zweiter, er wird nicht schreien. Er wird nicht laut rufen. Er wird nicht auf den Straßen sprechen. Dritter, er wird kein zerbrochenes Rohr ganz kaputt machen. Er wird keinen glimmenden Docht auslöschen. Er wird die Wahrheit sagen. Er wird sagen, was richtig ist. Vierter, er wird nicht müde werden. Er wird nicht aufgeben. Er wird auf der Erde das Recht festlegen. Die Inseln warten auf seine Lehre. Fünfter, so spricht Gott, Jahwe. Er hat den Himmel gemacht und ausgebreitet. Er hat die Erde gemacht mit ihren Pflanzen. Er gab den Menschen auf der Erde Atem und Leben. Sechster, ich, Jahwe, habe dich gerufen. Ich will, dass du Gutes tust. Ich werde deine Hand halten und dich beschützen. Du wirst mein Abkommen mit Israel vertreten. Du wirst ein Licht für andere Völker sein. Siebter, ich werde blinde Augen öffnen. Ich werde Gefangene aus dem Gefängnis befreien. Ich werde Menschen aus der Dunkelheit holen. Achter, ich bin Jahwe, das ist mein Name. Ich werde meine Ehre keinem anderen geben. Ich werde meinen Ruhm nicht Götzen geben. Neunter, was ich früher gesagt habe, ist passiert. Ich sage euch jetzt neue Dinge. Ich sage es euch, bevor es geschieht. Zehnter, singt Jahwe ein neues Lied. Sagt allen auf der Erde, wie groß er ist. Das Meer soll rauschen und alles darin. Die Inseln und ihre Bewohner sollen es auch tun. Elfter, die Wüste und ihre Städte sollen laut rufen. Die Dörfer, wo Kedar wohnt, sollen rufen. Die Menschen in den Felsen sollen jubeln. Sie sollen von den Berggipfeln rufen. Zwölfter, sie sollen Jahwe ehren. Sie sollen auf den Inseln sagen, wie groß er ist. Dreizehnter, Jahwe geht wie ein Held in den Kampf. Er ist wie ein Krieger und macht alle bereit zum Kampf. Er ruft laut den Schlachtruf. Er zeigt sich als Held gegen seine Feinde. Vierzehnter, ich war lange Zeit still. Ich habe mich zurückgehalten. Jetzt werde ich stöhnen wie eine Frau, die ein Kind bekommt. Ich werde schnaufen und nach Luft schnappen. Fünfzehnter, ich werde die Berge und Hügel zerstören. Ich werde alle Pflanzen verdorren lassen. Ich werde Flüsse zu Inseln machen. Ich werde Teiche austrocknen. Sechzehnter, ich werde Blinde auf Wegen führen, die sie nicht kennen. Ich werde sie auf unbekannte Pfade gehen lassen. Ich mache die Dunkelheit vor ihnen zu Licht. Ich mache unebene Wege glatt. Das ist mein Versprechen. Ich werde es halten. Ich werde es nicht vergessen. Siebzehnter, die Menschen, die Götzen vertrauten, werden sich schämen. Sie sagten zu ihren Götzenbildern, ihr seid unsere Götter. Achtzehnter, ihr Tauben, hört zu. Ihr Blinden, schaut und seht. Neunzehnter, wer ist blind? Ist es nicht mein Diener? Wer ist taub? Ist es nicht mein Bote, den ich sende? Wer ist so blind wie mein Freund? Wer ist so blind wie Jahwes Diener? Zwanzigster, du hast viel gesehen, aber nicht darauf geachtet. Du hattest offene Ohren, aber du hast nicht gehört. Einundzwanzigster, Jahwe wollte Gutes tun. Er wollte seine Lehre wichtig und groß machen. 22. Aber jetzt ist das Volk beraubt und ausgeraubt. Sie sind in Löchern gefangen und in Gefängnissen versteckt. Sie wurden geraubt. Niemand kann sie retten. Sie wurden zur Beute. Niemand sagt, gib sie zurück. 23. Wer von euch will zuhören? Wer will darauf achten und es in Zukunft befolgen? 24. Wer hat Jakob und Israel den Räubern gegeben? War es nicht Jahwe? Wir haben gegen ihn gesündigt. Wir wollten nicht auf seinen Wegen gehen. Wir haben nicht auf seine Lehre gehört. 25. Dann goss er seinen Zorn über sie aus. Er goss auch die Wut des Krieges über sie aus. Der Zorn brannte um sie herum. Aber sie merkten es nicht. Er setzte sie in Brand. Aber sie verstanden es nicht.